Sing und zweige Pistole. In Churchill und Roosevelt auf hohen Rand. Wir werfen die Feinde in jedem Land. Es steht General Marsch gekommen. Vorwärts, vorwärts, vorwärts mit unseren Trommeln. Thank you.